Wir müssen schließlich nach Mexiko zurück. Ich bin es leid, dich alle 6 Jahre eine Sprosse auf der bürokratischen Leiter höherklettern zu sehen. Angelika, wir müssen ein paar Monate vergehen lassen. Hast du es immer noch nicht über, von meinem Geld zu leben, du Zuhälter? Zur Sache. Maldonado. Wenn Sie mich anlügen, vergeuden Sie nur Ihre Zeit. Dieser Ring wird Ihnen und Ihren Freunden nichts nützen. So viel Sie ihn auch drehen und wenden, der Ring wird Ihnen nichts sagen. Und wenn Sie ihn auseinandernehmen, werden Sie automatisch die Informationen, die er enthält, zerstören. Zweitens besitzen Sie diese Information bereits. Der Ring wird von Mann in Empfang genommen werden. Von wem? Von Mann. Bernsteins Komplizen. Mann heißt doch einfach nur Mann. Ein Mann. Das ist doch nicht mehr als eine Geschlechtsbezeichnung. Lass dich nicht übers Ohr hauen, Felix. Bernstein hat gesagt, wir sollen den Ring zum Mann in New York bringen. Gut.